Mit Stefanie Rode, schön, dass Sie heute dabei sind. An diesem 5. August, an dem vor 70 Jahren gerade die Nachkriegszeit in Europa angebrochen war, nach der Konferenz von Potsdam. In Asien allerdings, da tobte der Zweite Weltkrieg weiter. Noch auf der Potsdamer Konferenz hatte der amerikanische Präsident Harry S. Truman Japan zur Kapitulation aufgefordert. Und ganz beiläufig hatte er Stalin eröffnet, dass die Amerikaner einen neuen Bombentyp entwickelt hätten. Stalin habe, so schrieb es Truman dann später in sein Tagebuch, die Nachricht äußerlich unbewegt aufgenommen und den USA dazu geraten, die Waffe für gute Zwecke einzusetzen. Dass das nicht getan wurde und dass dieser Einsatz der neuen Waffe die Menschheitsgeschichte verändern würde, das ahnte in Japan am Abend dieses 5. August noch niemand. Früh am nächsten Morgen heulten in der japanischen Stadt Hiroshima die Sirenen. Wer konnte, eilte in einen der Bunker. 30 Minuten später folgte dann die Entwarnung. Die Menschen gingen zurück zur Arbeit in ihre Büros und Fabriken. Ohne zu ahnen, dass viele von ihnen in wenigen Sekunden komplett verglühen würden. Es war ein wunderbarer Tag, blauer Himmel. Wow, blue sky. And I could see. Ich konnte zwei amerikanische Bomber hoch am Himmel sehen, zwei B-29-Bomber. Ich dachte nur, wunderbare Kraniche, silberweiß wie Eis am Stiel. Oh, beautiful planes shining in the morning sun, silver white, like ice candies. Erinnert sich ein Hiroshima-Überlebender im Film The Forgotten Bomb. Um 8.15 Uhr wurde die Bombe ausgeklinkt und explodierte eine Dreiviertelminute später, um 8.16 Uhr und 2 Sekunden, 580 Meter über Hiroshima. Colonel Paul Tibbetts. Die Bombe war explodiert. Alles war ein Erfolg. Also drehten wir um einen Blick darauf zu werfen. Was sich unseren Augen bot, ging weit über alles hinaus, was wir erwartet hatten. Wir sahen eine Wolke aus kochendem Staub und Trümmern unter uns. Darunter verborgen waren die Ruinen der Stadt Hiroshima. 70.000 Menschen starben sofort. Etwa 100.000 weitere Opfer erlagen in den Wochen, Monaten und Jahren nach der Bombe ihren Verbrennungen und Strahlenschäden. Präsident Truman erklärte: A short time ago, an American airplane. Vor kurzem hat ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe über Hiroshima abgeworfen und hat ihre Nützlichkeit gegenüber dem Feind bewiesen. Diese Bombe hat mehr Sprengkraft als 20.000 Tonnen TNT. Die Japaner begannen den Krieg aus der Luft in Pearl Harbor. Es wurde ihnen vielfach heimgezahlt. Und es ist noch nicht zu Ende. Es ist eine Atombombe. It is an atomic bomb. Andreas Heuchler berichtete. Mit ungerührter Miene las der amerikanische Präsident Truman nach dem Abwurf der Atombombe eine vorbereitete Erklärung im amerikanischen Fernsehen vor. Und er sah dabei eher aus wie ein Schuljunge, der bemüht war, keinen Fehler zu machen, und weniger wie ein Präsident, der den Tod von mehr als 100.000 Zivilisten zu verantworten hat. Kurz nach dem Abwurf der Bombe kapitulierte Japan. Hiroshima war für die Amerikaner vor allem aber ein Experiment, um zu schauen, welche Verwüstung man mit einer solchen Atombombe anrichten kann. Und seitdem ist die Gefahr eines Atomkriegs ständiger Begleiter der Weltpolitik geworden, auch nach dem Ende des Kalten Kriegs.